herzlich willkommen zum Uncast Episode 148. Der nackte Android. Aus der Community kam ein Vorschlag für Zubehör. Fand ich sehr, sehr gut und habe mich gleich dran gesetzt. Die Ergebnisse waren ernüchternd. Wie allerdings auch nicht anders zu erwarten. Ich hatte es ja schon öfters mal in der einen oder anderen Folge angesprochen. Ja. Deswegen aber das Thema heute bei uns Zubehör. Ja. Und dann gibt's natürlich wieder jede Menge News und auch wieder die App der Woche, klar. Aber erstmal Zubehör. Ja. Was ist das Problem beim Android-Zubehör? Das ist eigentlich ganz einfach. Android-Zubehör ist deswegen Mangelware, weil es so viele verschiedene Android-Handys gibt und diese auch noch eine, ja, sagen wir mal, relativ kurze Lebensdauer haben. Ja, also zumindest Verkaufsdauer. Ja. Wenn jetzt heute ein Android-Handy herauskommt, nehmen wir mal das Samsung Galaxy S3. Ja, das war gerade mal, ich glaube, knapp ein Jahr etwa auf dem Markt. Ja, vielleicht ein bisschen länger. Und dann kam schon das S4 jetzt schon wieder. Ja. Und das Problem ist, dass Drittanbieter da kaum ein Zeitfenster haben, um vernünftiges Zubehör zu produzieren und dann auch offenbar keinen Sinn darin sehen, da großartig was zu produzieren. Ja. Deswegen ist das meiste Zubehör, das es gibt, also spezielles Zubehör von den Herstellern selbst, und die sind es offenbar nicht gewohnt, dass noch aus alten Zeiten, ja, dass eben die anderen Firmen da nicht aufspringen. Und deswegen ist da alles ziemlich schmau. Samsung hat einiges im Zubehörsortiment, ja, weil eben Samsung mittlerweile bei den Firmen, und da sind wir ja beim Einzelhandel, ja, stärker vertreten ist, und der Einzelhandel muss ja auch noch zusätzlich natürlich zu dem, dass die Firmen das Zubehör herstellen müssen, müsste der Einzelhandel das auch verkaufen. Und ja, wenn es dann eben 40 verschiedene Android-Handys gibt, ja, die haben gar keinen Platz für 40 verschiedene Zubehör-Sachen, ja. Und da haben wir auch wieder ein Problem. Deswegen gibt es zum Beispiel auch viel Zubehör, das es in China gibt, aber das niemals zu uns rüberkommt, weil offenbar bei uns die Importeure und die Händler kein Interesse daran haben. Ja, die haben eben Angst, dass sie da drauf dann sitzen bleiben. Vielleicht auch nicht ganz unberechtigt, die Angst. Ja. Gut, und das ist eben jetzt das grundsätzliche Problem. Ja. Die Firmen, wie gesagt, selbst die Hersteller von den Handys selbst, die rücken da nur eher wenig raus. Da ist halt schon mal eine Halterung fürs Auto speziell von Samsung, ja, oder vielleicht eine Tasche, ja, oder Spezialzubehör, vielleicht jetzt eben bei den Galaxy Note Sachen vielleicht ein Stylus. Das war's dann schon, großartig, ja. Und deswegen es ist schwierig. Andere Firmen bringen teilweise überhaupt kein Zubehör raus. Also LG-Zubehör ist sehr, sehr schwach gesät beispielsweise. Und das kommt eben daher, weil LG auch noch nicht die richtigen Vertriebswege hat, ja, in Europa beispielsweise, um das Zubehör auch noch so zu vermarkten, dass die Firmen das auch ins Sortiment nehmen. HTC glänzt eigentlich oder glänzte bisher immer, bis zu dem Modellwechsel mit dem HTC One X, also nicht das HTC One jetzt, sondern das HTC One X, das vor 2 Jahren kam, da verschwand sogar das Zubehör aus den Regalen der Einzelhändler, und auch das Angebot auch in Online-Shops war immer Mauer geworden. Das mag wohl daher kommen, und das ist leider auch wieder so eine schwierige Sache, dass eben die Verkaufszahl von den einzelnen HTC-Modellen etwas zurückging, und da haben die Händler eben Angst, sich da Sachen aufs Lager zu legen. Ansonsten, HTC selbst bietet eigentlich für die Telefone mindestens so viel Zubehör wie Samsung an. Früher war das sogar noch deutlich mehr, ja, also vor dem HTC One X. Da gab es sogar original Austauschakkus in den Geschäften, in den normalen zu kaufen, ja, und auch Headsets speziell jetzt für das Gerät und so weiter. Aber es war dann doch Zubehör, muss man sagen, das auch, ja, ein bisschen, naja, so allerwelts Zubehör. So ein Headset, das kann ich mir auch von x-beliebigen anderen Telefonen kaufen. Da gibt's kein Engpass. Ja. Also so Headsets oder Kopfhörer und so weiter, da kann man ja ganz normale nehmen. Da braucht man nicht speziell jetzt eine Firma, die das für das speziell für das Gerät herstellt. Gut, was es zum Beispiel gibt, Philips hat sich ein bisschen hervorgetan, ja, mit der so einer Serie an Docking-Lautsprechern für Android. Und in der Tat sind es bisher die einzigen, die so ein Dock-System anbieten, meines Wissens nach. Ja. Es gibt zwar noch einige kleine separate Bluetooth-Lautsprecher, aber hier handelt es sich um ein Dock, wo man also zumindest mal das Handy einstecken kann zum Laden. Die Verbindung selbst, die läuft auch da über Bluetooth, nur ist das Gerät eben an das Stromnetz anschließbar und so muss man nicht noch das Gerät laden, wie zum Beispiel bei den kleinen separaten Lautsprechern. Ja. Da gibt es dann verschiedene Modelle, also ein großes beispielsweise war 249 Euro empfohlener Verkaufspreis. Es gibt allerdings auch zum Beispiel ein relativ kleines mit integrierter Uhr. Das kostet dann deutlich weniger, nämlich 99 Euro etwa. Vom Prinzip her ist es gleich, nur ist eben der Lautsprecher dann nicht ganz so voluminös. Entsprechend ist natürlich bei dem größeren dann der Klang deutlich besser. Der Weg, den hier Philips eingeschlagen hat, ist eigentlich bezeichnend dafür, wo die Probleme liegen, nämlich dass eben die Handys so unterschiedlich sind, dass die Schnittstellen erstmal immer woanders sind und zweitens, dass es keinen Port gibt, wo auch eine standardisierte Audioübertragung in dem Sinne stattfinden kann, außer eben den 3,5 Millimeter Klinkenstecker. Da ist aber das Problem, dass der bei jedem Telefon an einer anderen Stelle ist. Also müsste das Telefon dann in den unmöglichsten Positionen eingebaut werden in so ein Dock. Das geht einfach nicht. Hier hatten die mit dem Universal-Dock so gemacht, dass man das so zumindest einstellen und drehen kann, dass die meisten Geräte hier einzustecken sind mit dem USB-Kabel. Aber beispielsweise beim Samsung Galaxy Tab, beim P1000 hört es zum Beispiel schon auf, weil es wieder einen Spezialanschluss hat. Ja, hier könnte es viele Spezialzubehörsachen geben. Einige gibt's auch von Samsung direkt, eben ein Dock beispielsweise, aber da komme ich später nochmal dazu. Also kein Sounddock, aber ein normales Dock. Hier kann man also das Problem sehen und da hat sich eben Philips dann entschieden, die Übertragung über Bluetooth zu machen. Das heißt, man stellt das zwar rein, das dient aber nur der Stromversorgung vom Handy. Die Soundübertragung geht eben über Bluetooth. Ja, das ist einfach die einfachste Lösung für zumindest einen Teil von den Problemen der Soundübertragung. Bisher, wie gesagt, in der Reihe ist Philips einer der ganz, ganz wenigen. International gibt es natürlich noch ein paar Docks, aber bei uns auf dem Markt dürfte sowas nicht erhältlich sein. Ernüchterung gab es übrigens auch bei Schutzhüllen. Es gibt nur für sehr wenige Modelle Schutzhülle. Gleiches Problem. Das Modell ist nicht lange auf dem Markt. Es gibt so viele verschiedene Android-Handys. Und das sind die Anbieter eben nicht gerade erpicht darauf, jetzt für ein Handy ihre Maschinen einzustellen und ja, bis die Produktion abgeschlossen ist und die Sachen ausgeliefert sind, da ist schon das Nachfolgemodell angekündigt. Die Tasche vom Samsung Galaxy S4 oder die Schutzhülle vom Samsung Galaxy S4 hat relativ gut ausgesehen. Ich hatte ja schon mal drüber gesprochen. Das entpuppte sich dann aber als Blender, denn in der Tat ist die Hülle mit diesem scheinbaren Display, ja, natürlich nur eine ganz normale Hülle. Wie konnte ich das auch nur annehmen, dass eine Firma da mal was Vernünftiges macht für einen sehr, sehr teuren Preis. Das war fast schon Frechheit, der Preis für diese Hülle. Immerhin ist wohl ein Magnet, so ein kleiner Magnetkontakt dran, dass wenn man das also zuklappt, dass eben nur ein Teil vom Display anbleibt und da eben dann eine Uhr einblendet, ob das jetzt einen Stromverbrauch positiv auffällt. Ja, ich glaube eher negativ, ne? Das lasse ich mal dahingestellt sein jetzt. Aber im Prinzip ist es einfach nur eine Tasche mit Loch drin und offenbar eben irgendwo magnetisiert, so dass das Handy erkennt, wenn die Tasche zugeklappt ist, dass dann eben das Display angeht an einem bestimmten Bereich nur. Ja. Das heißt auch natürlich an dem Bereich ist das Display, das richtige Handy-Display, nicht geschützt. Ja. Ansonsten ist dann eben nur die ganz normale Tasche, das übliche. Viel Auswahl hat man dann eben nicht. Dieses S-View-Cover kostet sage und schreibe $60. Tut mir leid. Das ist für so eine simple Hülle, Tasche kann ich das nochmal nennen. Ja, ist einfach zu teuer. Und da sehen wir auch wieder ein Problem. Bei den Kfz-Haltern geht es dann weiter. Samsung hat ein paar Kfz-Halter für verschiedene Modelle im Angebot. Sofern es der Händler dann auch bei sich aufnimmt, kann man es kaufen. Hauptsächlich muss man bei Android auf Universalhalterungen setzen. Da gibt es allerdings ein paar gute. Ich habe zum Beispiel mir den Oso Mount U-Grip, den Oso U-Grip gekauft. Der kostet etwa 20 Euro. Und bei dem ist das Positive, dass es dass sowohl das Saugnapf extrem stark hält, es kommt auch ein kleiner Klebepunkt für Armaturenbretter mit, ja, und somit kann man das einfach recht schnell anmontieren und das hält bombenfest. Weiterhin ist die Halterung selbst, ja, aus einem sehr schönen Material gemacht, das an sich schon sehr gut hält, so dass das Handy trotz der ganz dünnen Arme, die das hält, fest drin sitzt. Und das ist auch wichtig, weil eben das Problem auch ist, dass die Knöpfe bei den verschiedenen Android-Handys also an verschiedenen Positionen neben an der Seite sind und teilweise ganz schön gepflastert. Ja, manchmal sind die Knöpfe so groß, dass fast die gesamte Seite mit Knöpfen zugepflastert ist. Und da haben eben viele Universalhalterungsprobleme, wenn man die zumacht, dann drücken die auf den Knopf und sind also praktisch nicht zu benutzen. Da hier die Arme ganz, ganz dünn sind, ja, ist die Chance, dass so ein Knopf im Weg ist, viel geringer bei dieser Halterung. Ja. Also sowas ist, sage ich mal, innovativ und passt für ziemlich jedes Handy, in dem Fall bis zu 5 Zoll Größe, dann wird es nichts mehr, weil der Arm nicht mehr weiter aufgeht dann. Es gibt von der gleichen Firma allerdings auch zum Beispiel ein Dashboard-Tablet-Mount, ja, wo man also Tablets mit oder Tablets reinmachen kann, auch für Galaxy-Tabs beispielsweise zu benutzen und andere Halterungen noch. Ja. Also Oso hat da zumindest mal, was die Qualität betrifft, für eine Universalhalterung einiges zu bieten. Aber ansonsten speziell für die Handys, da kann man dann auch mal schauen. Motorola hat beispielsweise mal für seine Geräte einen Car-Dock drin, das auch noch ein Magnet drin hatte. Und wenn man das dann in das Car-Dock gemacht hat, also reingesteckt hat, dann wurde umgeschaltet auf den Car-Modus. Das gab es auch mal für das Nexus S, aber bis das herauskam, ja, dieses Dock war das Nexus S quasi schon nicht mehr verfügbar und das Nachfolgemodell des Galaxy Nexus kam dann schon auf den Markt und von daher habe ich das niemals irgendwie live gesehen, weil ja klar, die Firmen nehmen das dann natürlich nicht ins Programm. Ja. Dann, ja, was gibt's noch an Zubehör, wo man sagen kann, ja gut, da gibt's viel Auswahl für Android. Ha, tja, Micro-SD-Cards, sofern man noch eine benutzen kann, der Trend geht ja weg von Micro-SD-Cards, Micro-SD-Cards. Hier ist aber auch was zu beachten bei Android, und zwar ist es wichtig, dass man mindestens Klasse 6, besser noch Klasse 10 nimmt bei den Micro-SD-Karten, weil da 6 Megabyte Sekunde beziehungsweise 10 Megabyte Sekunde absolut erforderlich ist für beispielsweise ja, Videoaufzeichnungen, HD-Videos, haben ja heute die meisten Android-Handys drin. Da ist also mindestens Klasse 6 zu empfehlen. Ansonsten kann es Probleme geben, stottern, oder es wird sogar verweigert, die Aufnahme auf diese Karte, und das wäre das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja. Außerdem, wenn man viel Daten hin und her schaufelt oder sogar Apps installiert auf die SD-Karte, dann kommt einem die Klasse 10 mit 10 Megabyte Sekunde doch sehr zugute. Denn damit kann man ein deutliche Verbesserung merken, gerade bei Spielen, die intensiv auf die Karte dann zugreifen, wird es wesentlich ruckelfreier abgespielt. Das ist auch ein Problem gewesen mit Handys, die ich besessen habe mit SD-Karte. Immer wenn das Spiel auf die SD-Karte abgelegt wurde und es hat was nachgeladen, dann hat es geruckelt. Hatte ich das Spiel dann transferiert in den im Hauptspeicher des Telefons oder in den Flash-Speicher des Telefons, trat dieses Ruckeln nicht mehr auf. Also es war ein deutlicher Unterschied zu merken, weil eben hier die Karten dann doch etwas langsam waren. Ja, gut, Preis dürften da kein Problem mehr sein. Marke ist eigentlich auch ziemlich unrelevant. Was es noch Nettes gibt, speziell für Nexus 4 Benutzer, das ist dieser Wireless Charger, ja, den Google anbietet. Und da muss ich sagen, gut, schön, dass es sowas gibt. Ich selbst hatte ja schon mal drüber gesprochen. Ich finde den Sinn von diesem Wireless Charger ein bisschen verfehlt, weil es gibt eigentlich keinen Wireless Charger. Ja. Dieses Ladegerät muss ganz normal mit einem Micro-USB-Kabel angeschlossen werden an ein Netzteil, und dieses Netzteil an die Steckdose, ganz klar, irgendwo muss ja der Strom herkommen, und dann darf man das Handy auf diese Station legen. Also es gab früher mal sowas, das hat sich Dock genannt. Ja, und man ich kein Audio-Dock, sondern ein normales Dock. Und was hat man da gemacht? Das hat man an eine Stromquelle angeschlossen und hat das Handy reingestellt. Also statt dass man es reinstellt, legt man es jetzt hin. Und das ist ein ganz Unterschied. Dafür kostet das Teil dann doch schon recht viel. Ja, mal gucken, was das hier nochmal war, $60 etwa. Und ja, gut, wie gesagt, wenn man die Spielerei gern hätte, es ist zumindest verfügbar, und dann kann man hier dann Kumpels zeigen, ja, ha, mein Handy wird geladen, durch Magie. Ja, schlägst du einfach nur hier hin, ja, auf dieses Ding, und dann ja, hoffentlich blickt er das nicht durch. Ja. ja, dann Dockingstation, genau, Dockingstation. Da gibt's auch von verschiedenen Anbietern welche. Für das Nexus 7 beispielsweise gibt's eine schöne Dockingstation, wo man das einfach so reinstellen kann. Manche Dockingstationen haben sogar noch Zusatzfunktionen, wie beispielsweise ein Videoausgang. Ja, zum Beispiel Samsung hat das für einige seiner Dockingstations. Die Verfügbarkeit hängt aber dann immer vom Modell ab, ja, was es da gibt. Leider auch firmenintern, also nicht für jedes Samsung gibt es einen Dock. Ja. Und deswegen gibt es da nur, wenn man beim Anbieter mal auf der Seite guckt, ja, und da ja, stellt sich meistens dann eben die Ernüchterung ein. Aber manchmal freut man sich auch, wenn man genau das findet, was man sucht. Zum Beispiel so ein Dockingstation finde ich beispielsweise sehr genial. Ich habe das Handy immer in meiner Nähe am Computer. Und da ist eine Dockingstation, wo man das einfach reinstellt und dann lädt perfekt. Ja. Wenn dann noch ein Soundausgang dran ist, ein Videoausgang brauche ich gar nicht, bei einigen ist auch nur so ein Audioausgang mit dran, ja, dann bin ich happy, denn dann kann ich eben hier das Ganze nochmal anschließen an eine Stereoanlage, kann es direkt hier von hier aus bedienen. Da gibt's aber auch noch andere Lösungen, beispielsweise, ich werde mal gucken, ob ich nächste Woche darüber noch was rausfinden kann. Und zwar gibt es jetzt kleine Bluetooth-Empfänger von Logitech. Ja, da muss ich mich aber nochmal genau mit beschäftigen. Die kann man an die Stereoanlage anschließen und kann dann mit den Wireless-Geräten, mit den Handys oder Tablets per Bluetooth den Sound direkt an die Stereoanlage schicken. Ja. Vom Prinzip her zwar nichts Neues, aber so wie die gemacht sind, ist es sehr, sehr interessant. Nur, wie gesagt, da muss ich nochmal genau nachlesen. Da konnte ich jetzt bisher noch nicht da recherchieren. Für das HTC One übrigens, da könnte einiges an Zubehör kommen, wenn HTC hier gnädig ist mit den Usern. Hoffen wir es mal. Großes Potenzial, denn das HTC One ist ja quasi so ein Uni-Gerät, ein Einheitsgerät. Das soll für einige Zeit jetzt das einzige Gerät sein von HTC. Somit kann sich HTC eigentlich voll und ganz auf Zubehör für dieses HTC One konzentrieren und hat nicht so viele verschiedene. Das gilt auch für die Händler und auch für die Drittanbieter von Zubehör. Die wissen jetzt, HTC hat das HTC One, zack, und es wird eine Zeit lang das einzige Handy bleiben. Wobei, ja gut, ganz stimmt's nicht. Haben ja das HTC First rausgebracht für Facebook, aber das spielt da keine Rolle. Das Haupthandy ist das HTC One. Und da könnten sich die Anbieter jetzt drauf stürzen. Ob das passiert, hängt ganz klar vom Verkaufserfolg ab, das HTC One. Wenn sich das sehr gut verkauft, ja, dann wird sicherlich, da bin ich mir ganz sicher, viel Zubehör für das HTC auftauchen. Denn dann war ja das Hauptproblem, die Beständigkeit des Handys und die vielen Modelle, die es gab. Ja, das war immer ein Knackpunkt bei den Herstellern von Zubehör. Gut, das war's erstmal, aber Thema Zubehör wird wahrscheinlich noch in vielen Folgen behandelt werden, weil da tut sich immer viel ändern, ganz klar. Ich würde mir wünschen, dass wirklich mehr Zubehör für Android auf den Markt kommt. Deswegen werde ich auch davon immer wieder gerne berichten. Ja. Bei den News, da gibt's auch interessante neue Sachen, nämlich es wird vermutet, dass ein Google Game Sender für Android kommt, soll auf der Google I.O. vorgestellt werden. Da können wir uns also schon drauf gefasst machen, dass da vielleicht ein Cloud Gaming Service, Gaming Service von Google starten wird, der die Spiel sagen wir mal, Speicherstände und so weiter in der Cloud speichert, so dass man eben dann von mehreren Handys zugreifen kann. Also man braucht nur noch die App zu installieren, sozusagen das Spiel, und hat dann die Speicherstände auf jedem Gerät wie auf dem anderen, wo man dann vielleicht kurz vorher gespielt hat. Das wäre eine geniale Sache. Und weiterhin gibt's hier schon Gerüchte, dass eben auch hier sowas wie das Xbox Live oder das bei der PS3, ja, dass man da eben solche Ranglisten hat, etc. Und was hier auch zu sehen ist auf den angeblich geleakten Fotos, ja, dass man beispielsweise auch Benachrichtigungen schicken kann an seine Circles in Google Plus, was immer das auch bedeuten mag, ja. Aber auf jeden Fall wird die Integration von Games auf Android jetzt von Google auch etwas ernster angegangen. Und es wundert mich nicht, im Gegenteil, es wundert mich eigentlich, dass es so lange gedauert hat. Denn Games ist eines der wichtigsten Sachen für die normalen Anwender. Ja, und so manches Spiel hat es schon verursacht, dass man eben die Plattform nimmt und nicht die Plattform. Das war schon bei PC-Zeiten so, ja. Windows, sage ich ganz klar, Windows hat sich deswegen durchgesetzt, weil es dort die meisten Spiele dafür gab. Ja, so ist es nun mal. Gut. Spiele GamePop, ja, sagen wir mal, das ist so ein Konkurrent zur Ouya von der Firma BlueStacks. Und diese GamePop-Konsole, haltet euch fest, die gibt's jetzt kostenlos. Ja, ihr habt richtig gehört, kostenlos. Was der Haken dabei ist, oder naja, sagen wir mal Haken, die Sache eben, ist, $6.99 kostet das als Abo-Dienst, ja, und mittlerweile sind etwa 500 Spiele verfügbar, die kann man alle kostenlos spielen für diese $6.99 im Monat, $6.99 im Monat. Und die Konsole gibt's noch bis Ende Mai kostenlos dazu. Und es ist in der Tat so, noch gibt's die nicht. Ja, das Veröffentlichungsdatum wird erst noch genannt. Wer aber jetzt vorbestellt bis Ende Mai, der kriegt die Hardware komplett kostenlos geliefert. Die senden auch Übersee. Da kosten die Versandkosten 19 Euro, was meiner Meinung nach noch okay ist für Überseeversand. Und da schließt man dann aber einen 12-Monats-Vertrag ab, pro Monat 6,99 €. Insgesamt gesehen ist es noch günstiger als die Ouya-Konsole. Ja, hat aber gleich diese 500 Spiele mit dabei und es sollen immer noch mehr dazukommen. Das ist sowas wie ein Cloud-Gaming-Service und die das GamePop-System ist quasi der Hub dafür. Aber es wird nicht direkt in der Cloud gespielt, zumindest im Moment nicht, sondern die Spiele werden also wirklich direkt auf die GamePop runtergeladen und kann dort genutzt werden. Das heißt, man hat einfach Zugang zu diesem Store. Und statt, dass man zum Beispiel $3.99, $4.99 für ein Spiel zahlt, das normalerweise sowas kostet, kann man das kostenlos herunterladen, ja, und hat quasi dann so eine Gaming Flatrate. Ja. Eigentlich das, was ich finde, schon sehr, sehr cool, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde auch die Bestellung jetzt hier absetzen, ja, und demnächst auf jeden Fall noch Mai, damit ich das hier krieg, die kostenlose Konsole, weil ansonsten kostet die Konsole nochmal extra. Bezahlt wird übrigens erst, wenn die Konsole verschickt wird. Man rechnet mit Ende Sommer, ja, Herbst sowas, ja, Herbst etwa, wird es wohl werden, bis die Konsole ausgeliefert wird und dann wird auch erst die Kreditkarte belastet. Schön, dass es auch international zu bestellen ist. Das macht mich froh. Die Ouya kann man übrigens jetzt auch vorbestellen. Bei Amazon gibt es die für 119 Euro momentan. Da kosten natürlich aber die Spiele dann extra. Klar. Dafür hat die Ouya sehr große Unterstützer. Aber hier ist auch gar nicht schlecht. Bisher sind auf der Liste groß zum Beispiel Clue, Halfbrick, Gameloft, IntelliJoy und die Media. Also die haben schon einiges an guten Games veröffentlicht für Android und das sind natürlich noch lange nicht alle, wie gesagt, etwa 500 Games sind da drin in dieser Flatrate. Aber ich scheue mich eigentlich immer diese Zahl zu sagen, weil das wird mehr. Ja, also das wird immer mehr und mehr und mehr und mehr. Im Moment sind es eben 500 Stück, im Moment. Ja. Und das ist so eine Sache, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Ja, das muss ich sagen. So eine Gaming Flatrate, da habe ich schon immer dafür geschwärmt. Und ja, bin mal gespannt, wie das ist. Wie gesagt, wird bestellt und dann werde ich euch irgendwann im Herbst dann, wenn ich das Teil habe, davon ausgiebig berichten. Bestimmt auch noch vorher schon ein paar Mal. Die, weil wir gerade bei Spielen sind, da geht ja momentan sehr viel ab. Die Woche war fantastisch. Also die Gamer können sich diesmal wirklich nicht beschweren. Ja, da geht's richtig rund. Und zwar das Spiel Blitz Brigade, ich habe ja schon mal darüber berichtet, das ist jetzt downloaden im Store kostenlos, ist wieder so ein Freemium-Game, das heißt, man kann Zusatzinhalte gegen Geld herunterladen. Ich habe nur wenig Zeit gehabt, heute das zu testen, weil ganz einfach der Server offenbar dermaßen überlastet war gestern und vorgestern, dass es eben gar nicht möglich war, sich zu verbinden mit dem Teil. Also ich habe nur Fail to Connect bekommen und da war ich nicht alleine. Jetzt konnte ich, wie gesagt, das nicht testen. Es hat auch ein bisschen so dran gekratzt, dass es heute nicht die App der Woche ist. Ja. Was auch noch dran gekratzt hat, war die Steuerung. Die ist meiner Meinung nach nicht gelungen. Ansonsten ist die Grafik gut. Die Programmierung scheint sehr gut zu sein, denn selbst auf dem alten P1000-Tablet läuft das Teil einwandfrei. Und bei der schönen Auflösung kann man wirklich gar nichts sagen. Ansonsten ist das alles sehr, sehr cool. Es ist Multiplayer-Action-Shooter, also da geht's richtig rund. Es gibt auch einige Trainingsmissionen, die man dann offline spielen kann, also ohne Leute, damit man gleich weggeputzt wird. Die Steuerung, wie gesagt, ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe nur die normale Steuerung probiert. Ich muss noch die Steuerung mit Gyroskopfunktion ausprobieren. Vielleicht komme ich da dann eher damit zurecht. Aber wir wissen ja alle, 3D-Steuerung, also 3D-Shooter auf dem Tablet zu steuern, ist immer ein Problem, weil man einfach zu wenig Kontrollen hat. Das ist ein Riesenproblem. Ja, deswegen hat Blitz Brigade hier nicht geschafft als App der Woche. Aber trotzdem eine Empfehlung, schaut euch mal an für die Shooter-Freunde, wenn man mit der Steuerung zurechtkommt, wird sicherlich extrem schön sein, das Spiel. Dann gibt's noch Carmageddon. Auch das ist jetzt im Play Store verfügbar. Das kostet 1,79 €. Und wer will, kann schon mal eine kostenlose Demo-Version davon herunterladen. Da kann man ein Level spielen. Carmageddon, tja, wer kennt das noch? Das war mal auf der Indizierungsliste, weil es eben bei dem Spiel, weil man das Spiel auch durchspielen kann, wenn man genug Fußgänger platt fährt. Ja. Ich habe Carmageddon 2 gehabt. Und Carpocalypse hat sich das als Untertitel genannt, genau. Und ich dachte zuerst, das wäre das, weil Carmageddon 2 ist doch noch eine ganze Ecke besser. Auch die Physik war da sehr schön. Und ja, da muss man jetzt halt schauen. Also wie gesagt, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Remake von dem Game. Die Grafik ist jetzt nicht wirklich atemberaubend, aber auch nicht schlecht. So dass man sagen kann, man kann es durchaus, also wenn man Fan von der Carmageddon-Serie ist, dann kann man das auf jeden Fall machen. Sieht okay aus. Ja, also viele haben sich gefreut. Ich habe das leider mit Carmageddon 2 zuerst verwechselt, weil das Carmageddon 1 hatte ich nie gespielt. Da habe ich mich zuerst richtig gefreut, aber dann die Ernüchterung, nee, das ist nicht das, was ich gewohnt bin. Ja. Tja, so ist das. Dann noch ein Remake kommt raus, ein sehr gut gemachtes mit sehr guter Grafik, und zwar von Leisure Suit Larry. Jawohl, genau, Leisure Suit Larry Reloaded nennt sich das Teil. Ja, ist auch so ein Zungenbrecher. Und der Hammer, sage ich nur, Hammer. Sieht richtig gut aus, ja. Deswegen kostet es aber auch tatsächlich $9,99, ja. Und wird bald verfügbar sein, ab 31. Mai, wenn es klappt. Und ja, Leisure Suit Larry, dem einen oder anderen dürfte es noch was sagen. Der arme Larry auf der Suche nach Sex, ja. Aber so einfach ist es eben nicht, ja. Es ist schlicht kein Porno, ne? Also da haben wir so beste Tradition wie von Monkey Island beispielsweise, und dem Stil kann man sich das vorstellen, kam auch das Original in etwa zur gleichen Zeit heraus, damals von Sierra, und hier dieses Remake mit zeitgemäßer Grafik. Und hier auf Android, auf dem Tablet, finde ich das bestimmt super genial. Irre. Also, diesmal die Gaming-Fans wirklich verwöhnt. Ja, diese Woche. HTC One ohne Sense. Das ist bald möglich. Ist eigentlich schon gleich möglich, wer sich traut. Cyanogen Mod. Ich glaube, ich habe es das erste Mal überhaupt, seit es den Uncast gibt, richtig ausgesprochen. Ha! Gibt's in der Version 10.1 jetzt der Nightly Build, und das ist bereit für das HTC One. Wie gesagt, Nightly Build, das bedeutet, es ist noch nicht die stabile Version, aber für Leute, die das gerne mal ausprobieren möchten, kannst du mal angucken, sofern sie das Gerät nicht ernsthaft brauchen, weil ich weiß nicht, was da noch für Probleme sind, also vorsichtig. Ansonsten gibt's aber ein guter Ausblick schon mal, dass eben auch bald eine stabile Version von dieser Mod für das HTC One existiert und dann kann man auch von dem Sense wegkommen und dann wird man mal schauen. Ich bin echt mal gespannt über Berichte von Leuten, die sich das installiert haben, weil das muss dann deutlich schneller nochmal sein, die Oberfläche, als eben mit dem unmodifizierten Gerät. Also, HTC One-Nutzer können sich freuen, jetzt auch ohne Sense, wenn sie es wollen. Nicht offiziell, aber immerhin möglich. Ja. Babel, das Google Babel, startet möglicherweise gar nicht unter Google Babel, sondern unter Hangout. Es könnte sein, dass es unter dem Label Hangout startet, so dass eben Hangout einfach nur zum Überbegriff wird von Google Chat. Ja. Und dass das dann eben integriert wird. Ich habe mir schon gedacht, dass irgendwie irgendein Service genommen wird und dass da wird dann alles integriert, damit schon ein Name besteht. Ob das Hangout so richtig ist, ich weiß es noch nicht genau, weil unter Hangout stellt man sich im Moment Video vor. Ja, Video-Sessions. Das gleiche Problem hat übrigens Skype. Ja, Skype könnte der meistverbreiteste Messenger sein, wenn die Leute den Leuten richtig bewusst wird, dass Skype auch ein vollwertiges Instant Messaging System ist. Ja, ohne Video, ohne zu telefonieren, einfach nur Textnachrichten. Das wäre gut, aber jeder nutzt Skype zum Telefonieren und für Videokonferenzen, aber niemand für Textnachrichten. Ja. Das ist ein Problem. Und dasselbe Problem könnte hier auch Hangout bekommen. Wer Hangout hört, denkt an Videodienste, Videochats im Internet und nicht an Textnachrichten. Wenn ich dann sag, ja, wir machen das über Hangout, ich schicke dir eine Nachricht über Hangout, dann nee, Videochat möchte ich jetzt nicht machen. Das geht nicht, da habe ich nicht immer Zeit dazu, wenn ich unterwegs bin. Ja, und dann, ja, okay, dann fängt das Erklären an. Aber wenn man etwas erklären muss, dann ist es schon vorbei. Ja, dann ist es schon vorbei für die Normalos. Ja. also das ist ein Problem, dass jetzt eben einfach Hangout genommen wird. Es ist noch nicht ganz sicher, wie gesagt, aber so sagen jetzt die Gerüchte, dass es eben das Google Babel unter dem Namen Hangout startet sozusagen und dass da alles dann integriert wird. Mir, wie gesagt, mir ist es relativ egal. Hauptsache Google macht da mal was. Und dann vielleicht machen sie noch ein bisschen Werbung dafür das Hangout, dass auch da mit Instant Messaging geht und die Alternative zu SMS muss es heißen und eine Suche der Kontakte automatisch im Telefonbuch mit automatischer Freigabe und nicht mit ich muss den freigeben, damit er chatten kann. Das geht schon mal gar nicht, ja. Die Leute, wo bei mir in der Kontaktliste sind, die müssen auch ohne weitere Freigabe zugreifen können. Das ist auch wichtig. Ja, und dann schauen wir mal. Ja, ich komme von dem Thema nicht los. Ich hoffe, dass es bei der Google I.O. jetzt groß angepriesen wird. Ja. Aber möglicherweise werde ich enttäuscht. Denn Sundar Pichai, der neue Chef von Android, hat klipp und klar gesagt, dass die Google I.O. 2013 hauptsächlich für Entwickler ist und nicht für Ankündigungen von neuen Produkten. Boom! Also das war ein herber Schlag kurz vor der Keynote. Ja, vielleicht wird wenigstens bei der Keynote noch was gesagt. Ich bin übrigens am Überlegen, ob ich am 15. Mai, ja, also quasi am Mittwoch, so gegen 17.45 Uhr ein Hangout on Air starte. Ja, bin mir noch nicht ganz sicher, könnt ihr mal auf meinem Google Plus Stream Rio Cook mal schauen, ob ich da was mache oder vielleicht auch unterm Uncast. Bin mir noch nicht so sicher, wie ich das da mache. Und vielleicht starte ich da ein Hangout on Air. Und damit ich das auch mit euch zusammen genießen kann, ja. Aber wenn ich dann das höre, dass das jetzt hauptsächlich wieder für Entwickler ist und gar nicht so große Produktankündigungen sein werden oder sein sollten, dann, die werden noch nicht meine Lieblings-Keynote zerpflücken. Nein, bitte nicht, ja. Ich liebe euch, liebe Entwickler, ja, aber ich will auch was für den Consumer haben von Google, Mensch. Das neue Nexus 7 scheint übrigens im Anmarsch zu sein. Ja, wie gesagt, ob es da erscheint, weiß ich nicht genau. Jetzt nachdem Zoom da das hier gesagt hat, bin ich wieder sehr, sehr verunsichert. Aber Gerüchte hatten besagt, dass eben das neue Nexus 7 gezeigt wird. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Es gibt nämlich ein überarbeitetes Nexus 7. Und das soll offenbar eine neue Auflösung haben, beispielsweise statt 1280x800 jetzt 1920x1200. Komische Auflösung, ja. Also das ist mehr als Full HD. Das ist eine seltsame Auflösung, egal. Das Nexus 7 soll dann auch einen Quad-Core Nvidia Tegra 3 Prozessor drin haben, ja. Natürlich hat das alte an Quad-Core Nvidia Tegra 3 drin und das neue soll einen APQ 8064 von Qualcomm drin haben, also ein großer Wechsel. Ja. Wo der einzuordnen ist, kann ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht sagen, ich habe keinerlei Informationen zu diesem Chip. Aber ich denke mal, schwächer wird der nicht sein. Ja. HD Front-Facing Kamera, 5 Megapixel Rear-Facing Kamera, 4000 mAh Akku wird sein wohl, so wie das aussieht, ich weiß gar nicht, wo die Leute das alles her wissen. Und es soll wohl für $199 zu bekommen sein, also 199 Euro, wenn man das so sieht. Ne? Und damit würde das Nexus 7 also eine Wartung bekommen. Bin mal gespannt, wie die jetzigen Nexus 7 Besitzer darauf reagieren. Wenn es also Nexus 8 wäre, okay, aber so unter dem gleichen Namen, da hat man doch immer das Gefühl, Mensch, verdammt, jetzt habe ich mir das zu früh gekauft, jetzt kommt das Neue raus. Mist. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Vielleicht heißt der auch nur vor allem Nexus 8, wer weiß. Auch da müssen wir noch ein bisschen warten, falls das denn überhaupt auf der Google I.O. zu sehen ist. Amazon hat auch die Benutzer so ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, zumindest die Leute, die auf 3D stehen, denn das neue Smartphone von Amazon, das vielbesungene, ja, das irgendwann vielleicht mal rauskommt, das soll nämlich ein 3D-Bildschirm haben, natürlich ohne, dass man 3D-Brillen anziehen muss, ja, so, also zum Beispiel wie beim Nintendo 3DS, ja. Was da für ein Sinn jetzt ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Höchstens, dass Amazon auch 3D-Filme in absehbarer Zeit verkaufen will über ihren Store und deswegen, aber ehrlich gesagt, das mit den 3D-Spielereien am Handy, naja, selbst am TV setzt sich nicht durch, wie erwartet, ja. Tut mir leid, ich hab's ja gleich gesagt, ja. Handy gab's ja auch schon etliche Versuche, aber bisher auch sehr verhalten und die Modelle von HTC beispielsweise und von Motorola, die waren auch mehr oder minder dann so in den Hintergrund. LG hatte noch eins, genau. Die kamen dann schnell wieder in den Hintergrund. Vielleicht basiert es ja auch auf LG Hardware und LG hat denen das Angebot mit einem 3D-Display. Ich meine, wenn es drin ist, ist es ja okay. Ja, ist ja kein Nachteil, wenn das drin ist, weil das kann man zum Glück auch abschalten. Dann kriegt man auch keinen Kopfweh. Und nur ich weiß jetzt halt nicht jetzt, wo groß das Ding liegt. Vielleicht hat Amazon da etwas in der Hinterhand, vielleicht auch einfach nur, um die Oberfläche ein bisschen interessanter zu gestalten. Ja, wenn man zum Beispiel so Musik hört und das Cover ist so ein bisschen abgesetzt, ein bisschen weiter vor und hinten dran ist die Playlist so. Ja, das sieht dann halt schon besser aus. Vielleicht ist auch einfach nur optisch. Ja. Oder um sich eben von der Konkurrenz zu unterscheiden. Ja, und still und heimlich, zu guter Letzt, gab es noch eine neue Playstore-Version. Ich habe nirgendwo was gelesen. Auf einmal denke ich, was ist denn das? Das sieht ja alles anders aus hier. Und tatsächlich, es gibt eine neue Playstore, hat sich gleich mal bei mir negativ bemerkbar gemacht, denn in der Tat war das so, dass hier, ach Moment, ich muss gerade mal das starten, so, dass hier nämlich das Auto-Update, ja, auf automatisch umgeschaltet wurde. Ich habe das vorher ausgeschaltet, weil ich zuerst sehen will, was geupdatet wird. Und das wurde einfach angeschaltet wieder, ja, bei beiden Geräten, die ich habe. Und da war ich jetzt nicht ganz so erfreut darüber, weil, wie gesagt, ich möchte kein Auto-Update haben. Aber ansonsten gibt's offenbar hier von der Rechteverwaltung ein paar Änderungen. Das ist mir jetzt aufgefallen, denn wenn man Updates installiert, dann wird auch nochmal, anders als vorher, nochmal nachgefragt. Ja, man sieht hier Rechte, die vergeben werden, in einer anderen Form auch, optisch anders. Ja, meiner Meinung nach etwas übersichtlicher. Und jetzt müssen wir mal gucken, welche Versionsnummer das ist. Müssen wir auch mal gucken. Auf dem Tablet. Also das ist die Version Nummer 4027. Genau, 4027. Still und heimlich kam das raus. Ich habe nirgendwo gelesen. Und das ging auch ziemlich schnell, sowohl bei meinem Tablet als auch beim Handy. War am gleichen Tag die gleiche Version drauf. Und das normalerweise sind ja immer Wochen dazwischen. gut, okay, wie auch immer. So, ja, die Communities haben wir eigentlich schon bearbeitet. Es war ja dieser Tipp vom Tim. Danke übrigens nochmal, Tim, hier für das Zubehör. Die anderen Themen, da wurde noch einiges vorgeschlagen, beispielsweise vom Ralf. Ihn würde eine Empfehlung für Kopfhörer interessieren, für Android, also auch Bluetooth-Kopfhörer und so weiter. Und der Matt Spike sagt da, Android am PC nutzen oder was zum TV-PC. Also auf jeden Fall beides interessante Themen, und Android am PC ist gerade sehr interessant durch diese Firma BlueStacks, die auch einen GamePop jetzt da im Sortiment hat, beziehungsweise das Spielgerät, das ich ja jetzt gesagt habe. Die haben nämlich auch eine Software, mit der man auf Windows-Computer Android-Apps ausführen kann. Da werde ich auch noch vielleicht schon nächste Woche was darüber erzählen. Ja, und damit komme ich mal zur App der Woche. Es war, wie gesagt, zuerst war es gar nicht leicht. Da habe ich gar nicht gewusst, oh Mann, was soll ich denn da jetzt nehmen? Ja. Carmageddon, Blitz Brigade und so weiter. Aber dann war es dann doch am Schluss nochmal knapp. Ja. Denn, wie gesagt, Blitz Brigade hatte diese großen Probleme, ja, und die Steuerung, naja, Carmageddon hat jetzt nicht unbedingt das... Also wenn man kein Liebhaber von der Reihe ist, dann wird das als App der Woche so, was ist denn das? Ja. Und deswegen bin ich zu Thor, Lord of Storms, gekommen. Und also da muss ich sagen, ein Glück, dass ich das vorher probiert habe. Das ist der Hammer, finde ich. Und ihr hört es vielleicht schon. Was ist besser als mit Brunhilde, ja, Feinde zu eliminieren? Das Ganze spielt dann natürlich in dieser Saga, ja, kann man zum Beispiel als spielbarer Charakter Thor auswählen, dann eben die Brunhilde, ja, oder auch die Freya, ja, und ich meine, hört euch das an, muss ich zu diesem Spruch noch was sagen für die Brunhilde? Muss ich nichts mehr sagen, oder? Dieser deutsche Dialekt beim Englischen von Brunhilde, das ist schon der Hammer, ja. Shield Maidens for the win. Ja. Oh Mann, es ist ja richtig genial. Also, was ist es? Es ist ein Spiel, Auf der einen Seite kommt der Gegner ran und läuft in die Basis von der eigenen Seite. Man selbst muss natürlich auf die andere Seite und unausweichlich wird es zum Kampf irgendwo zwischen den beiden Lagern kommen. Ja. Und da kann man dann andere Charaktere mit reinholen, damit man nicht alleine gegen die Übermacht kämpft. Oder man kann beispielsweise Items benutzen, die einem selbst aufpimpen. Ich weiß gar nicht, wie dieses Spielgenre heißt, ist aber zum Beispiel auch auf Facebook und so und auf Google Plus Games zu sehen. Ist scheinbar im Moment sehr beliebt, wo dann eben die beiden Fraktionen so einfach ihren Weg laufen, ja, und man muss die dann aufhalten. Das ist fast schon so eine Art Tower Defense ohne Tower. Dafür hat man seinen Held, ja, und seine Armee hinten dran, die man dann aufrufen kann und so weiter. Klar, man kann Erweiterungen kaufen gegen echtes Geld übrigens, ja, oder sammeln, wenn man lang genug spielt. Man braucht Geld zum Aufleveln, also Ingame Gold, ja, das man durch Spielen bekommt. Zum Aufleveln und so weiter und so weiter, denn die Gegner werden immer stärker und da muss man aufpassen, dass man nicht den Anschluss verliert. So zieht sich das dann immer weiter und erstaunlicherweise, trotz dieses relativ simplen Spielprinzips, ja, wird es gar nicht mal so schnell langweilig, wie man gedacht hat. Also ich habe da jetzt schon etliche Zeit verbracht und muss sagen, ja, ist absolut genial. Ja. Und wie gesagt, die schöne Grafik und die absolut geniale Sprachausgabe, da muss ich sagen, Brunhilde dreht durch, her damit, ja, brauche ich. Ja. Eigentlich gibt's da nur noch eins dazu, ja, im Hintergrund Richard Wagner anhören und die Walküre und dann mit Brunhilde hier durchkämpfen. Ja. Das andere gibt's gar nichts Besseres, oder? Okay, dann war's das auch für diese Woche vom Uncast, ja. Denkt dran, die Woche, ja, Google I.O. möglicherweise am 15. Mai, 17.45 Uhr, weiß noch nicht, kann's noch nicht versprechen, möglicherweise gibt's da ein Livestream von mir, ein Google Hangout on Air, ja, mal gucken, und, ja, dann, wie immer, wenn ihr Fragen, Anregen, Informationen habt, ja, dann nix wie her damit. Ihr könnt mich erreichen, ihr könnt uns erreichen unter Google Plus Uncast, einfach oben das Google Uncast angeben und dann unten die Community auswählen oder uncast.thenetcast.com, ja, dort findet ihr alle Links und Informationen, heute mache ich es mal andersrum. Oder ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com und dann immer darauf achten, thenetcasts.com mit S hinten dran. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.